Where do you come from? Liverpool, England. How long did it take to come here? 20 hours. How much is it? In pounds, it was £75. I don't know how much that is in francs, but I'm not sure. Sorry. What are you doing in Cologne? I'm going to a meditation workshop. Der Breslauer Platz in Köln. Gleich hinter dem Hauptbahnhof die Haltestellen der Fernbusse. You can go everywhere from here. You can go to Istanbul, to Russia, to Kazakhstan by bus. No, it's good, yeah. 2.5 days. Yeah. Trying to find. So see it. Head southeast on Breslauer Platz. Der junge Engländer sucht eine Anschlussverbindung. Er schultert seinen Rucksack, wechselt den Bussteig und liest dort die Fahrpläne. Drüben steht eine ältere Frau mit ihren Koffern ratlos neben einem Bus mit laufendem Motor. Sie spricht den Fahrer an. Der aber kann sie nicht verstehen. Per Bus aus Moskau. Schicksale am Breslauer Platz in Köln. Ein Feature von Dieter Jandt. Die Dame kommt von London über Frankfurt nach Skopje runter, das heißt nach Mazedonien. Die steigt in Frankfurt um, in einen Bus, der von Frankfurt startet Richtung Skopje. Nia Sishatri von der Deutschen Touring. Das Unternehmen unterhält eine kleine Ticketzentrale im Erdgeschoss eines Hotels gegenüber dem Hauptbahnhof. Täglich steigen Hunderte von Fahrgästen ein und aus. Geschäftsreisende mit leichtem Gepäck, Gelegenheitsarbeiter, Studenten, die während der Semesterferien nach Hause wollen. Wieder andere warten auf Verwandte, die aus der Heimat zu Besuch kommen. Sie stand nicht auf der Liste, aber ist nichtsdestotrotz ist gebucht und wir wissen, dass sie weiter fährt und ich melde das gleich nach in der Zentrale nochmal. Also vorsichtshalber, dass der Bus nicht früher abfährt. Oder das ist nur ein Umstieg in Frankfurt und dann weiter. Ein Bus nach Serbien fährt soeben los. Der Breslauer Platz bietet nur 2 Bussteige für den Überlandverkehr. Die anderen beiden sind innerstädtischen und regionalen Linien vorbehalten. Taxis warten in 2 Reihen auf Fahrgäste vom Hauptbahnhof. Ein junger Bosnier wippt nervös von einem Fuß auf den anderen. Ich warte auf Bus aus Bosnien. Ich muss eine Tasche abholen. Er zieht heftig an seiner Zigarette. Seine Familie hat Kleidung aus Sarajevo geschickt. Die Fernbusse werden oft dazu genutzt, um Pakete oder Koffer zu versenden. Das geht schneller als auf dem Postweg und erscheint den meisten sicherer. Und wohnen Sie hier schon lange? Ja, ich wohne seit 6 Jahre hier. Und manchmal fahren Sie aber auch mit dem Bus nach Bosnien? Ich war noch nie da. Nee? Nee. Also seit 6 Jahren war ich nicht da. Der Mann arbeitet in Köln für einen Sicherheitsdienst. Viel verdient er da nicht. Aber immerhin geht es ihm besser als in seiner Heimat, meint er, und schnippt die Kippe weg. Weil da habe ich keine Möglichkeiten. Hier ist besser leben, also was heißt. Und ich schaffe auch nicht dahin fahren. Wegen Krieg früher und so. Ich weiß nicht, jetzt ist, wie ist das da, aber auf jeden Fall, ich höre nur schlechter. Warum er nicht zurück in seine Heimat darf, darauf will er nicht antworten. Die Kriege im ehemaligen Jugoslawien werfen immer noch ihre Schatten. Hier an den Bussteigen stehen Kroaten, Serben und Bosnier oft nebeneinander. Die gucken zwar ein bisschen schräg, wenn es jetzt ein bosnischer Fahrer ist und der Fahrgast ein Serbier aus dem serbischen Ukraine oder Ukrainer oder wie das heißt da unten. Aber sonst, nee, die fahren auch mit demselben Bus zusammen. Sishatri ist Kosovo-Albaner. Er lebt schon seit 20 Jahren in Deutschland. Auch die meisten seiner Mitarbeiter kommen aus dem slawischen Raum. Mit ihren Sprachkenntnissen können sie vielen Fahrgästen weiterhelfen. The same bus tonight or when? Tonight? No. Next week. Okay. Dann das same place. Here, yeah. Thank you. Da ist auch eine Frage. Polen, Bus kommen. Können Sie mal fragen, den Kollegen da Popolski? Ja, Popolski sprechen? Popolski. Mirzi Chatri läuft ins Ticketbüro, setzt sich an den Computer und checkt, welche Busse noch zu erwarten sind. Ja, also Bulgarien haben wir täglich Busse. Rumänien, ja, da sind ja einzelne Personen, die nicht unbedingt jetzt Familienangehörige besuchen oder sowas, sondern die versuchen irgendwie einen Job zu finden, irgendwas mal zu arbeiten. Da kommen die ein paar Tage, Woche und dann fahren sie wieder zurück. Teilweise leider auch mit dem letzten Cent in der Tasche, wo die dann nicht mal ausreichend Geld für den Fahrschein haben. Weil die Kunden erzählen uns, ich habe gearbeitet, aber kein Geld bekommen, wurde betrogen und jetzt habe ich kein Geld nicht mehr zurückzufahren. Wie wäre es mit einer Ermäßigung im Fahrschein und. Unlängst strandete ein abgelehnter Asylbewerber am Breslauer Platz. Er war auf dem Weg von Oslo nach Paris. Ja, teilweise gibt es solche Fälle auch. Das kriegen wir auch von der Polizei so zur Info oder wenn die mal einen Bus kontrollieren. Dann finden so Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, die dann versuchen, von einem Land in den anderen mal zu reisen mit unseren Bussen. Von Norwegen nach Deutschland gibt es keine richtige Grenzkontrollen und dadurch denken die, ja, ich komme jetzt rüber. Allerdings spätestens bei Belgien werden die einmal kontrolliert und daher sind die Fälle jetzt ganz selten. Auf einer Bank am mittleren Bussteig ruht sich eine ältere Frau aus. Eine Serbin, die schon mehr als 50 Jahre in der Nähe von Köln wohnt. Sie hält ihre Handtasche eng am Körper. Ja, ich bin jetzt Rentner. Gott sei Dank. Aber trotzdem, ich bin kaputt von Arbeit. Kann nichts mehr. Bewegung, kann nichts mehr. Die Knie, alle tut weh, ne? Normal. Auch sie hat die Folgen der Balkankriege in den 90er Jahren zu spüren bekommen. Die Textilmaschinenfabrik, bei der sie beschäftigt war, bekam keine Aufträge mehr. Danach gab es nur noch Leiharbeit. Ich habe 1970 Fabrik gearbeitet. Akkord diese Zeit. 14, 15 Jahre Akkord. Und dann die Fabrik, Metallfabrik war zu. Wegen dieser Kriege war. Und die Maschine für Stricken, bis alle muslimischen Länder Krieg und dann nichts brauchen mehr und die Fabrik war zu. Und dann habe ich gesucht, unterschiedliche Arbeit. Ich habe gefunden, eine Arbeit ist schwer. Ne? Das ist, fang an, diese fremde Firma und schickt dich überall, wo ich schwer. Und dann habe ich so viele Firmen versuchen, arbeiten sehr schwer, ehrlich. Sie hat gerade am Ticketschalter ein Paket mit Spielzeug und Süßigkeiten aufgegeben. Für ihre Enkelkinder in Niš, einer Stadt im Süden Serbiens. Nächsten Monat wird sie vielleicht selbst in die Heimat fahren. Ihr Mann, ein Belgier, ist kürzlich gestorben. Herzinfarkt. Sie hat ihn beerdigt. Ganz allein. Ich habe zwei Kinder. Aber Kinder interessieren nichts jetzt für... Das ist neue Generation und interessiert nichts für Mutter, Vater. Der guckt nur selbst. Der Breslauer Platz. An- und abfahrende Busse. Zurufe in vielen verschiedenen Sprachen. Dazu die Ansagen vom Hauptbahnhof und der Lärm einfahrender Züge. Gitterboxen werden zum Liefereingang des Hotels gerollt. Dahinter rauscht der Verkehr der nahen Straße vorbei. Es ist schon bei uns passiert, dass Personen aus Polen gekommen sind und die haben Fahrkarte in Polen geholt, da im Reisebüro. Maria Grund vom Reisebüro Zivan, das genau wie das Büro der Deutschen Touring im Erdgeschoss des Hotels untergebracht ist. Dann wurde die Fahrkarte statt nach Kiel nach Köln ausgestellt. Also die sind statt da in Kiel bei uns in Köln gelandet. Ne? Und die haben die Verwandten angerufen und die sagten, Seit wann gibt es in Kiel so eine Kathedrale am Busbahnhof, ne? Und dann hat sich herausgestellt, dass sie woanders sind. Also die Busfahrer haben auch nicht drauf geguckt, was da richtig auf der Fahrkarte steht. Und die waren falsch gebucht, also woanders gelandet. Maria Grund hilft einer taubstummen Polin, die sich weit zum Ticketschalter hineinlehnt und aufgeregt gestikuliert. Die Dame musste alles aufschreiben und habe ich die auch Antwort gegeben. Also musste ich zurückschreiben, ne? Und Antworten auch geben. Ist das manchmal schwierig, so die Verständigung? Ja, manchmal schon, weil da kommen Leute, die kein Wort kennen, aus Portugal zum Beispiel oder aus Spanien, und dann irgendwie muss man sich zurechtfinden. Mit Hilfe von Kalender manchmal. Wir haben zum Beispiel, also wir müssen ganz vorsichtig sein, Burgos und Bulgas. Burgas, Bulgarien, Burgos in Spanien. Es ist vorgekommen, dass es mal der Fahrschein falsch ausgestellt ist, aber dann an die Abfahrtzeiten, Ankunftszeiten, dann merkt man sofort, ach, der will auch was anders oder der Preis ist anders. Und so, also solche Verwechslungen gibt es meistens mit Polen und Russland, wo die Schreibweise bzw. die Aussprache anders ist. Zum Beispiel Stettin oder Breslau, Wroclaw. Breslau ist genau also dasselbe wie Wroclaw. Wir jetzt haben Erfahrung darauf. Aber neue Mitarbeiter müssen wir gut einarbeiten, sonst macht er den Fehler. Er weiß ja nicht, was genau gemeint wird. Ein nebelverhangener Morgen. Der Bus geht nach Zagreb. Koffer werden eilig herangerollt und in den Stauraum gepackt. Der Bus ist nur halb voll. Die Fahrgäste stammen überwiegend aus Kroatien, aber einige wollen weiter, nach Istanbul. Sie werden in Frankfurt umsteigen. Inklusive Rückfahrt kostet das Ticket 250 Euro. Geborener Kölner bzw. Geborener Portslangeler, das ist im Süden von Köln. Und ja, ich bin jetzt auf der Reise nach Istanbul und das erste Mal mit der Touring-Gesellschaft hier unterwegs. Anton Miebach, Frührentner. Er hat jetzt viel Zeit und die will er nutzen. Ich habe mich früher immer für die Eisenbahn entschieden und bin so unter anderem zweimal nach Marokko gefahren. Und jetzt im etwas reiferen Alter teste ich mal die Busfahrt nach Istanbul und schau mal, wie das ist. Ich erwarte davon jetzt halt, dass es links und rechts, sofern der Tag dann morgen wieder anbricht und wir uns Richtung Serbien nähern, dass es da viel zu sehen gibt. Denn dort wiederum, da bin ich auch in den 70ern mit dem Motorrad unterwegs gewesen, auch in die Türkei. Ja, bin so ein bisschen auf Reisen eingestellt und ich habe jetzt die Arbeit hinter mir gelassen und bin früh verrentet und da bietet sich das auch zeitlich ein bisschen an. Fliegen kommt für Miebach nicht in Frage. All die Landschaften, die man dabei versäumt. Miebach hat es sich bequem gemacht und fischt eine Banane aus seinem Handgepäck. Ja, ich bin ausreichend verpflegt. Ich habe trinkend bei und auch etwas zu essen. Aber ich denke, in Serbien, da kann man wieder mit dem Euro zahlen. Und das oft genug halt ist, um sie auch, denn wenn das die Verpflegung, die mitgenommene, ausgegangen ist, sich da auch zu verpflegen. Aber zu der Busfahrt, also ich bin jetzt gut über 40 Stunden unterwegs. Ich bin auch mal Anfang der 80er in Peru unterwegs gewesen und das ist ein hochmoderner Bus. Da zog es seinerzeit an allen Ecken und Enden die Kälte der Nacht hinein und da bin ich dann tief verfroren angekommen. Das ist doch nicht zu vergleichen. Da bin ich dann auch 37 Stunden unterwegs gewesen und ich denke, dass das wohl eine angenehme Fahrt wird. pro Woche pendeln die Busse eines türkischen Reiseunternehmens zwischen Istanbul und Deutschland. Miebach hat sich bereits Gedanken gemacht, was er in der Türkei unternehmen wird. Ich bin jetzt 9 volle Tage in Istanbul, die Stadt besichtigen. Das ist rein nur zum Sehen, das nur für die Stadt zu schauen. Ich denke, dass die Tage jetzt im Voraus schon ausgefüllt sind mit Ideen und dass es mir da nicht lang werden wird. Ich glaube, jeden zweiten Türke, den ich ansprechen werde, der kann Deutsch. Da wird es keine Probleme geben, sonst wird Englisch oder mit Händen und Füßen gedolmetscht. Ich fahre nach Zagreb. Ich war mit meiner Familie, mit meiner Frau und 2 Kinder war ich in Holland. Die haben dort Familie und ich war zu Besuch dort. Romano Milovac, ein stämmiger Kroate. Er sitzt am Ausstieg, seine Familie auf der anderen Seite des Ganges. Die beiden Kinder haben sich auf den Sitzen zusammengerollt und die Kapuzen ihrer Anoraks tief über die Köpfe gezogen, um schlafen zu können. Von meiner Frau, die Familie. Sie haben uns eingeladen, ein bisschen zu ihnen zu kommen und dass wir sehen, wo sie sind, wie sie leben und so. Also wir sind das erste Mal in Holland gewesen. Es war schön. Wir haben viel gesehen. Es ist ein bisschen anders als in Kroatien. Und wir haben uns sehr gefreut, das zu sehen, wie die Leute hier leben. Seine Frau dreht eine neue 5-Euro-Note in den Händen, die sie vorhin als Wechselgeld in einer Bäckerei bekommen hat. In Holland sei alles noch teurer, sagt sie. Die Familie wohnt in Karlovac, einer Kleinstadt etwa 50 Kilometer südwestlich von Zagreb. Dort lebt sie zusammen mit den Eltern des Mannes in einem mehrstöckigen Haus, das man gebaut hat, als es wirtschaftlich noch aufwärts ging. Doch das ist lange her. In den 70er Jahren arbeiteten Milovacs Eltern als Gastarbeiter in Stuttgart und er besuchte dort einige Jahre die Schule. Manchmal fragt er sich, ob sie damals zu früh nach Kroatien zurückgekehrt sind. Mein Vater war Automechaniker und er hat eine Werkstatt aufgemacht in Karlovac. Und es ging ziemlich gut, ja, bis der Krieg kam. Wir hatten von 91 bis 95 hatten wir Krieg in Karlovac, in Kroatien. Ja, und besonders Karlovac auch, war auch mit dem Krieg betroffen, weil er war sozusagen auf der Grenze. Es war Kriegsgebiet. Ah ja, das Geschäft war kaputt und es ging nicht mehr so gut, ja, mit dem Business und so. Immer wieder hat die serbische Artillerie den Ort mit Granaten beschossen. Die historische Altstadt wurde stark beschädigt. Schäden, die mittlerweile wieder weitgehend saniert sind. Milovac ist guter Dinge. Nächste Woche findet in der Altstadt das traditionelle Bierfest Karlovaci Dani Piva statt. Das zählt, nicht die Vergangenheit. Ich bin Polizist, meine Frau ist Professorin in der Schule und die Kinder sind noch klein. Ich arbeite in Karlovac in einem Kommunikationszentrum. Wir verdienen nicht viel, also ich weiß nicht, vielleicht ungefähr 5.000, 6.000 Kunas, das ist vielleicht 700 Euro oder so. Mit dem Gehalt seiner Frau liegt die Familie immerhin über dem Durchschnittseinkommen. Was aber alle bewegt, ist der kürzlich vollzogene EU-Beitritt des Landes. Früher wollten die meisten Kroaten möglichst schnell in die EU. Aber seit der Finanzkrise sehen das viele anders. Sie haben Angst, in einen Abwärtsstrudel gezogen zu werden, wie neuerdings das Nachbarland Slowenien. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen skeptisch über die EU. Wir haben uns entschieden für die EU. Wir könnten wählen und ich weiß nicht, 60-70% des Volkes hat gesagt ja. Miebach ist eingenickt. Er schläft schon einmal vor. Die Landschaften neben der A3 zwischen Köln und Frankfurt kennt er. Euromest przyjeżdża dopiero za 15:12. Ale oni z reguły mają opóźnienia. Musi pani czekać jeszcze. Am Breslauer Platz kümmert sich Maria Grund am Fahrkartenschalter um eine junge Polin, die einen Rollkoffer neben sich abgestellt hat. Ja, die hat mir ein Päckchen aus Polen geschickt, aus Posen mit dem Bus. Und jetzt ist der Bus immer noch nicht da. Da fragt sie sich, wo der steckt. Also, aber mit welchem Bus, weiß sie auch nicht, ne? Sollte das kommen. Das ist jetzt schwierig herauszufinden, ob das Sinbad oder ein anderes Unternehmen war. Sadziłam ja cybuleckę i sadzić ją będę. Kochałam ja Mateusa i kochać go będę. mój matem się, sama ja się, dziwuję się z Mateusem, całuję się za piecą w kąciku, siacher macher po cichu. O mój matem się, sama ja się, dziwuję się z Mateusem, całuję się za piecą w kąciku, siacher macher po cichu. Eine Reihe von Fahrgästen wartet mit reichlich Gepäck auf einen Bus nach Polen. Täglich fahren diverse Linien die Strecke nach Warschau oder nach Südpolen und die Busse sind immer gut besetzt. Eine junge Frau mit roten Haaren sitzt auf dem Koffer ihrer Mutter. Die trägt ein Kopftuch, steht schüchtern da und mustert die Leute. Sie will nach Tschirchanow. Och, das ist zwischen Mazuren und Mazowsze. So ein Ortchen. 100 Kilometer von Warschau, Hauptstadt von Polen. Was will Ihre Mutter dort? Sie wohnt dort. Also ich komme aus Polen natürlich, ja, wie man hört. Können Sie sie fragen, wie lange man da hinfährt, der Bus, wie lange der braucht? Mamo, jak długo jedzie ten Autobus, 12 godzin? 20 Stunden. Ja, dann muss man sich ja so hart anziehen, ja. Und warm, oder warm, sagt man das auf Deutsch? Warm anziehen. Jedes Jahr komme sie her, bestätigt die Alte. Eine Bäuerin vom Land. Und man stellt sich vor, wie sie noch heute bei der Ernte hilft. Czy było przyjemnie? Bardzo. Gut. Das war meine Hochzeit. Und sie war Gast meiner Hochzeit natürlich. Als Mama ist das Pflicht auch, oder? Ja, ja. Können Sie fragen, würde sie auch gerne in Deutschland wohnen? Czy chciałabyś również w Niemczech mieszkać? Czy podobać Ci się Niemcy? Bardzo mi się podoba. Sie ist bezaubert von Deutschland. Also gefällt sie sehr hier. Czy Kolonia Ci się podoba? Bardzo. Tak. Sehr. Köln ist absolut bezaubernde Stadt. Also für mich auch. Deswegen wohne ich hier. Als der Bus eintrifft, hat die Mutter Tränen in den Augen. Dass die Tochter auch unbedingt aus Polen weggehen musste. Nur wegen dieses Mannes, ihres Schwiegersohns, der ja gar nicht mal unsympathisch ist und dem sie zur Hochzeit ein Landschaftsgemälde von Tschirchanow geschenkt hat, damit er nicht vergisst, woher seine Frau stammt. Tage später in einem Bus nach Kiew. Zunächst werden sämtliche Großstädte zwischen Köln und Unna abgeklappert. Mit einem halbleeren Bus lässt sich kein Geschäft machen. Eine junge Frau lümmelt in der vordersten Bank. Noch ist ja Platz. Was meinen Sie, wo komme ich hier? Aus der Ukraine. Und wo genau? Ein kleines Städtchen namens Kuznetsovsk. Ja, Rybinsk. Atomic Station steht da. Auf Deutsch weiß ich nicht mehr. Ist bei Tschernobyl? Kraftwerk. Atomkraftwerk steht da. Nee, das ist kein Tschernobyl. Ist direkt nach polnischer Grenze da, 200 Kilometer. Sie arbeitet in Dormagen als Aushilfe in einer Bäckerei. Viel verdient sie da nicht. Ihr Mann muss für das Einkommen sorgen. Doch nun hat sie sich nach einem Streit erstmal aus dem Staub gemacht, sagt sie lachend, ohne zu sagen, wohin. Soll er sich doch Sorgen machen. So viel dazu. Und ist das nicht gefährlich mit dem Atomkraftwerk da? Nee, eigentlich nicht. Ist alles gesichert. Alle deutsche Geräte stehen da. Also wir verlassen uns auf Deutschland. Wie lange fahren Sie jetzt mit dem Bus? Ja, das hängt ab von der Grenze. Wie lange stehen wir an der Grenze? Also normalerweise 24 Stunden ungefähr. Plus, minus. Die Wartezeit an der polnisch-ukrainischen Grenze kann manchmal 4 bis 6 Stunden betragen, je nach Verkehrsaufkommen. Und Reisebusse werden ohnehin genauer kontrolliert. So kann die Fahrt bis an die russische Grenze leicht 1,5 bis 2 Tage dauern. Die beiden Fahrer sitzen seit Köln in lebhafter Unterhaltung nebeneinander. An der Windschutzscheibe über ihnen kleben Heiligenbildchen. Die junge Ukrainerin erklärt sich bereit zu übersetzen. Sie sind gestern angekommen aus der Ukraine und übernachtet und jetzt sofort, und die, jetzt um 7:30 los geht's. Und die übernachten dann im Hotel, oder? Die waren natürlich im Hotel. Im Hotel, ja. Und dann wieder eine Nacht übernachten und dann wieder zurück, oder? Потом в Киеве опять ночь ночуете, а потом обратно? Семь дней отдыхаем. Sieben Tage, also eine Woche haben die. Können Rest haben. Ja, sie fahren immer zu zweit, ne, abwechselnd, ne? Всегда вдвоем меняетесь ездить. Ну, там меняемся потом в Польше. Ja, ja, immer zu zweit. Früher kam es vor, dass Busfahrer nachts auf einem Parkplatz auf den Sitzen oder unten im Stauraum schlafen mussten. Bei einigen Billiglinien mag das heute noch so sein. Übermorgen werden die beiden in einer Kleinstadt an der russischen Grenze übernachten. Der Beifahrer wohnt dort. Sein jüngster Sohn hat in Kiew einen Studienplatz für Wirtschaftsrecht bekommen. Das muss gefeiert werden. Der Bus biegt jetzt zum Düsseldorfer Hauptbahnhof ein, wo weitere Fahrgäste warten. Nachdem das Gepäck verladen ist, wechseln die beiden Fahrer und tauschen die Tachometerscheibe aus. Mit der Verkehrspolizei hier sei nicht zu scherzen, wissen beide und lachen wie noch einmal Davongekommene. Wir haben schon Enkel, verkünden sie stolz. Da muss das Geld irgendwo herkommen, auch wenn es nicht viel ist. 1.500 Hryvnia. Das sind... durch 10, das sind 150 Euro ungefähr, ja. Ärzte kriegen sehr kleine Löhne insgesamt und deswegen so kleine Rente. Eine alte Frau mit schlohweißen Haaren. Sie hat ihr Gepäck auf den Nebensitz gestellt und den rechten Arm darüber gelegt. Im Januar hat sie gearbeitet noch und jetzt... Mit 75 Jahren hat sie noch gearbeitet. Sie ist Arzt mit Infektionen zu tun. Ich weiß nicht, wie das so Fachbegriff dafür. Über 45 Jahre war sie in Kiew in einem Forschungsinstitut für Epidemiologie beschäftigt. 2009 hatte die Ukraine massive Probleme mit der Schweinegrippe. Schulen und Kindergärten waren lange geschlossen. Im Institut arbeitete man unter Hochdruck. Da geht man nicht einfach in Rente. Nun wohnt die Alte in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb von Kiew. Не в самом центре. Нет, я имею в виду, где вы живете, ваши ощущения, так сказать. Ну, красиво у нас там, красиво. Sehr schön da. Да, красиво. Sie wohnt nicht im Zentrum natürlich, ein bisschen weiter, weil es auch weiter teuer. Очень красиво в Киеве. Дочка ваша там живет. Ja, sie hat ihre Tochter besucht, ihre Enkel und... Ja, sie fährt jeden 6 Monate und dann bleibt 3 Monate bei ihrer Tochter. Dann wieder zurück, 6 Monate und wieder hin. Auf jeden Fall. Gut, gut, gut. Sehr gut, muss man sagen. Am Breslauer Platz geht es wie immer hektisch zu. Ein Bus nach Bosnien wird beladen. Fahrgäste und Busbegleiter laufen mit Koffern hin und her. Ein Angestellter der Deutschen Touring winkt mit Tickets für späte Passagiere und unterhält sich gestenreich mit einem der Fahrer. Zwei junge Männer in dunkler Kleidung stehen rauchend neben dem Bus. Er wohnt in Bosnien, das ist mein Bruder. Ah so, er war, er zu... war Besuch. Ja. Jetzt wird er wieder zurück. Er war so 1,5 Monate hier. Yeah. Ja, der möchte gerne bleiben, aber das geht nicht. Wir sind nicht in Europa. Und er muss zurück. Er kann nur zu Besuch kommen. 3 Monate. Der jüngere Bruder blickt enttäuscht über den Platz. Er hat sich das anders vorgestellt. Dass er irgendeinen Job findet. Dazu aber bräuchte er als Bosnier eine Arbeitserlaubnis. Und die hat er nicht bekommen. Mit 17 bin ich weg von zu Hause. Wegen Krieg. bin weg von zu Hause, erstmal nach Kroatien, Zagreb, und dann meine Eltern sind zu Hause geblieben in Bosnien. Dann mein Vater war gefangen in diese Lager, war 3 Monate. Und dann ist er nach 6 Monaten wieder nach Kroatien freigelassen. Von meiner Stadt sind in 3 Tagen 10.000 Leute von zu Hause müssen weg. 10.000 Leute. Am Bussteig drüben liegt eine Obdachlose auf einer Decke unter den Sitzen. Sie liegt oft dort. Meist schützt sie ihre Taschen und Tüten mit alten, aufgespannten Schirmen vor Nässe. In einem Kochtopf sammelt sie Regenwasser. Der jüngere Bruder des Bosniers schaut unsicher rüber. Er sagt, das ist nicht gut, dass hier schläft, auf Boden. Es ist zu kalt hier. Ja, und keine von Stadt kümmert sich da, oder? Aber jetzt Winter kommt, sie schafft nicht durch Winter. Bei Minus kann man sterben da. Im Bus nach Istanbul beobachtet Anton Miebach, wie ein ICE auf der parallel laufenden Hochgeschwindigkeitsstrecke nach Frankfurt an ihm vorüberzieht. In Gedanken ist er schon in der Türkei. Dann mache ich mich zuerst mal in die aus- oder angedachten Hotels zur Suche auf und werde mich dann wohl zuerst mal ein paar Stunden ausruhen und schlafen müssen. Und dann, weil die Hotels, die ich da angedacht habe, in der Nähe des Topkapi-Palastes sind, die nähere Umgebung mal anschauen und zuerst mal erste Eindrücke gewinnen und vertraut werden. 50 Euro pro Nacht hat Miebach für ein Hotel veranschlagt. Damit wird er wohl nicht hinkommen. So ein Taxiplatz hoch, über den Galata-Turm da hoch, vielleicht Gaffilotti, und unterwegs Richtung Taxiplatz gibt es dann noch ein Hotel, wo ehemals die Zugfahrenden des Orient-Expresses abgestiegen sind, der seinerzeit von Paris nach Istanbul gefahren ist. Unter anderem ist da ein Hotel, wo auch der Herr Atatürk immer genächtigt hat. Als Miebach reist, gibt es noch keine Demonstrationen rund um den Taksimplatz. Dann gibt es in dem gleichen Hotel ein Café, das man gesehen haben sollte, wo es extrem viele verschiedene und hochwertige Kuchensorten gibt. Da freue ich mich schon drauf, da mal zu schauen. Und von dort hat man einen wunderbaren Blick über den Bosporus und über das Goldene Horn. Die Skyline von Frankfurt kommt in Sicht. Dort wird Miebach den Bus wechseln müssen. Aber das kümmert ihn noch nicht. In Istanbul wird er den Bosporus überqueren und auch den asiatischen Teil der Stadt besuchen. Hey, Mr. DJ. Auf der asiatischen Seite, da gibt es ein Carrefour, das sind die riesen Supermärkte, den möchte ich mir auch mal unbedingt anschauen. Ich finde das hochinteressant, was dort angeboten wird aus der ganzen weiten Welt, und auch mal die Preise zu vergleichen. Die Deutschen, die jammern über hohe Lebensmittelpreise. Wenn man dort schaut, dann sind die Preise in diesen Supermärkten so hoch wie bei uns in Deutschland. Das Einkommen ist aber wesentlich geringer. Das ist unbezahlbar. Am Breslauer Platz ist Niazi Chatri auf der Suche nach einer Frau, die nach Montenegro will. Irgendwie hat er sie aus den Augen verloren. Wenig später findet er sie, als sie gerade ihr Gepäck in den Stauraum eines Busses lädt. Nur ist das der falsche Bus. Chatri klärt das rasch, bringt sie an die andere Haltestelle und geht zurück ins Ticketbüro. Er braucht eine Pause. Einmal habe ich erlebt, Serbe, glaube ich, war das. Und in Frankreich kein Französisch gekannt, sondern zu Besuch gewesen. Und er wollte nach München, damit er näher Richtung Serbien kommt. Und auf einmal taucht er hier in Köln. Hat eigentlich nichts zu suchen, weil der Bus, der von Frankreich fährt, nach München fährt nicht über Köln. Das ist so Umweg. Ja, leider müssen wir dann helfen irgendwie. Wir haben den auf einen anderen Bus gesetzt. Wir haben einen kostenlosen Fahrschein zur Verfügung gestellt. So eine Art Änderung, damit er wenigstens an Ziel kommt. I come from Poland. Currently I'm living in Belgium. Ein junger Pole ist soeben aus London angekommen. Er hat eine Sporttasche geschultert. In Belgien studiert er und würde später gern als Übersetzer arbeiten. Jetzt ist er Profifußballer und spielt für Standard Lüttich. Vor 4 Jahren hat das Team die belgische Meisterschaft gewonnen, aber da war er noch nicht dabei. Nun will er umsteigen und am Frankfurter Flughafen seine Frau abholen, die aus Brasilien kommt. Germany has a great team. You, how to say, you maintain the same level all the time. Gestern hat er im Fernsehen ein Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gesehen. Er selbst sei im Moment verletzt, sagt er, zeigt auf sein linkes Knie und zuckt mit den Schultern. Der Bus in die Ukraine fährt mittlerweile auf der Autobahn zwischen Dortmund und Unna. Die Fahrt gestaltet sich zäh. Immer wieder müssen die Innenstädte angefahren werden, um weitere Fahrgäste aufzunehmen. Hinzu kommen kleinere Staus auf den Autobahnen des Ruhrgebiets. Bis Dortmund braucht der Bus insgesamt 3 Stunden. Im Heck des Busses belegt ein Paar mit Samtgepäck 4 Sitze. Das ist nicht meine Frau, sondern die Frau von meinem Freund. Wir fahren zusammen. Sie ist aus der Ukraine, ja. Ich wohne in Deutschland jetzt. Meine Eltern gestorben, ich möchte besuchen und bestellen Grabstein. Weiter vorn sitzt ein Herr mit grauen Schläfen. Er hat über Facebook einen ehemaligen Schulkameraden wiedergefunden. Den will er jetzt treffen. Seit Jahren lebt er mit Frau und Sohn in Bonn. Er arbeitet dort, aber glücklich ist er damit nicht. Von Zeitarbeitfirma. Schon 7 Jahre. Und immer von einer Zeitarbeitfirma und 6 Jahre in einem Betrieb, aber immer von Zeitarbeitfirma. Dieser Betrieb will nicht übernehmen, Leute. Das ist schwer und das ist das Problem, ja. Von Beruf bin ich Elektroniker und arbeite ich auch in diesem Bereich, Elektronikbereich. Und dann kriegen Sie aber weniger, als wenn Sie fest angestellt sind? Ja, natürlich weniger, weil du arbeitest gut, verstehst du alles, was machen, weil das ist wirklich mein Beruf, aber kriege ich weniger als Festangestellte. Aber ab November gibt es neue Gesetz. Nach jeden 2 Monaten Lohn geht hoch bis 50%. Aber manchmal geht es so, zum Beispiel, um nicht mehr zu zahlen, Firmen kündigen Leute. Nach 3 Monaten die nehmen zurück diese Leute. Und braucht man nicht mehr Geld zu zahlen. Manchmal fragt er sich, wozu er in den 80er Jahren überhaupt studiert hat, als er als junger Mann aus seiner Heimatstadt Lutsk in der Westukraine fortging. 17 Jahre. Ich habe dort gewohnt und dann ich habe in andere Länder, aber in maligen Sowjetunion gewohnt, weil ich habe studiert in Lettland, dann war beim Militär in Kasachstan, Russland und dann wieder in der Ukraine. Während des Afghanistan-Krieges war er als Soldat auf einem Militärstützpunkt der sowjetischen Armee in Turkmenistan stationiert, nahe der afghanischen Grenze. Dort war er für die Bordelektronik der Luftwaffe zuständig. Mehr möchte er dazu nicht sagen. Viel herumgekommen ist der Mann, aber so richtig heimisch hat er sich nirgendwo gefühlt. Ja, weil meine Frau ist später Aussiedlerin, kann man sagen, und als später Aussiedler. Ja, Meine Frau ist Deutsche und wegen das bin ich nach Deutschland. Meine Frau will in Deutschland bleiben und natürlich bleibe ich. Melancholie strahlt der Mann aus, während er aus dem Fenster schaut. Der Bus fährt nach Unna ein, nach fast 4 Stunden. Wieder steigen einige Fahrgäste zu. Der Stauraum wird bedenklich voll. Da wird morgen für die ukrainischen Zollbeamten viel zu kontrollieren sein. Vor dem Frankfurter Hauptbahnhof. Anton Miebach packt seine Sachen zusammen und wechselt in den Bus nach Istanbul, der gegenüber abfahrbereit steht. Auch dieser Bus ist nicht einmal halb voll. In der Mitte sitzt ein schmächtiger Kurde. Wenn ich fliege, dann kriege ich Stress. Habe ich dann Flugangst. Und deshalb einmal im Jahr fahre ich mit dem Bus in den Urlaub. Und dann bleibe ich mal so 3-4 Wochen, dann komme ich wieder mit dem Bus zurück. Irgendwie habe ich meinen Flugangst noch nicht überwunden. Ich mache Urlaub hier. Ich mache in Istanbul und dann weiter fahre ich mal zu meinem Geburtsland, zu meinem Land. Das ist in Elazığ. Fahre ich dann weiter ca. 1200, 1300 Kilometer mit dem Bus weiter. Das ist in Anatolien. Ankara, Kayseri, Malatya und so ohne. Vom Ankara 900 Kilometer noch. Immer wieder trifft man Passagiere, die Flugangst haben und froh sind, wenn sie mit Bus oder Bahn reisen können. Frau und Kinder des Mannes sind in Frankfurt geblieben. In Elazığ, einer Großstadt im kurdischen Teil der Türkei, will er Verwandte besuchen, die in den Dörfern der kargen Hochebene leben. Der Bus fährt los und der schnauzbärtige Fahrbegleiter bereitet sogleich die Ausgabe von Tee vor. Er hantiert an den Hängeschränken über dem Ausstieg herum und muss aufpassen, dass er während der Fahrt aus der Frankfurter Innenstadt nicht das Gleichgewicht verliert. Der Kurde erzählt, dass sein Vater 1970 als Gastarbeiter nach Deutschland kam. Zunächst allein. Erst 15 Jahre später holte er die Familie nach. Vom ostanatolischen Dorf in die hessische Großstadt. Und Ihre Eltern waren früher Bauern, oder? Ja, Bauern. Zum Beispiel mein Großvater, der kommt vom Esrum. Da waren es 3 Brüder, ganz früher. Also mein Großvater kam vom Esrum. Eine ist zu unser Dorf gekommen, eine ist in andere Dorf und andere, die waren 3 Brüder. Und dann mein Papa von meinem Großvater, der ist dann irgendwann natürlich ist er umgebracht worden von der Militär. Das war 1940 sowas. 40, 42. Und dann der hat 5 Söhne gehabt. Und die 5 Söhne sind natürlich, eine von denen ist meine Opa. Und dann mit Bauern, mit Schaf, mit Vieh haben die dann überlebt. Mittlerweile hat sich der Mann als Bauarbeiter etwas zusammengespart und in Elazığ eine Wohnung gekauft. Zu einem Haus hat es nicht gereicht. Überhaupt sieht er seine Zukunft und die seiner Familie in Deutschland. Sehr schweres Leben, besonders meine Großpapa, Großeltern, als der mal umgebracht worden war, weil das war ja eine Welle durch den Kurdistan gegangen, wo die mitgenommen haben, die Leute, die Großeltern, und haben da umgebracht. Und dann war ja sogar der letzte Kind, sein Kind war ja noch seine Frau war ja noch schwanger. Und deshalb haben die sehr schwere Leben gehabt. Also hat mein Opa immer erzählt, sehr schwer gehabt. Natürlich Frau mit 5 Kindern, alle kleinen Kinder, gell? Und dann, die haben es aber überlebt. Er winkt ab. Er hat bemerkt, dass einige Fahrgäste hinter ihm aufmerksam zuhören. Miebach schlürft zufrieden seinen Tee, während in der Ferne die Meiler des Atomkraftwerkes Biblis auftauchen. Er verspricht, genau in 10 Tagen wieder zurück zu sein. Meine Hand. So schön von erzählen. 10 Tage später. Miebach ist aus Istanbul zurück, in aller Herrgottsfrühe. Er blinzelt aus kleinen Augen, ist aber wie immer gut gelaunt. Wie war die Reise? Die Fahrt wollte ich gerade jetzt ansetzen. Es sind viele Grenzen, jede Grenze, jedes Land bei der Einreise sowie auch Ausreise, Passkontrolle. In Serbien, bei der Passkontrolle, war ich gerade abgefertigt. Da gab es draußen vor der Tür auf dem Gelände einen riesen Knall. Da dachte ich noch, ich werde mit Böller verabschiedet, als wir meinen Pass wieder in den Händen hatten. Aber der Grund hat sich dann schnell anders dargestellt. Da ist von dem Kompressor, von der Klimaanlage ein Schlauch geplatzt. Und man hat sich das dann angeschaut und hat gemeint, man könnte weiterfahren. Das hat auch keine negativen Einflüsse auf die Fahrt denn gehabt. Seine Frau hat das Gepäck schon im PKW verstaut. Drüben liegt die Obdachlose unter den aufgespannten Schirmen. Die Ticketbüros sind noch geschlossen. Es ist einfach zu früh. An der Grenze Slowenien, da ist eine sehr strenge Grenzkontrolle, hat da stattgefunden. Und der ganze Bus musste leergeräumt werden, sämtliches Gepäck raus, alle Leute raus. Der Bus ist durchsucht worden, sämtliches Gepäck ist gefilzt worden. Das habe ich so jahrzehntelang nicht mehr erlebt. Und Istanbul? Als Miebach zurückkommt, haben die Demonstrationen auf dem Taksimplatz noch nicht begonnen. Seine Eindrücke wären anders gewesen. Es ist eine Traumstadt, muss man mal gewesen sein. Stadt zwischen Orient und Okzident, zwischen Moderne und Gestern. Auch die Aussicht vom Galata-Turm über das Goldene Horn, über den Bosporus, fantastisch. Also ich bin beeindruckt von Istanbul. Eine Stadt, die boomt, wie ich es selten irgendwo gesehen habe. Ja, es ist ein Erlebnis gewesen. Der Bus aus Moskau trifft endlich ein. Ohne den Herrn aus der Ukraine, der eigentlich nach seinem Abstecher nach Russland genau diesen Bus nehmen wollte. Übermüdet sehen die Fahrgäste aus. Nach mehr als 2 Tagen Fahrt. Reden möchte jetzt niemand. Nur nach Hause. Wo immer das ist. Per Bus aus Moskau. Schicksale am Breslauer Platz in Köln. Ein Feature von Dieter Jandt. Es sprach Hüseyin Michael Cirpici. Ton und Technik Daniel Dietmann und Petra Pellott. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Sabine Küchler. Produktion Deutschlandfunk 2013.